15. Juli 21. Was ist der Grund für das Hochwasser unter anderem in Wuppertal und Hagen? Teil diese Memo überall und kläre dein Umfeld auf über das, was hier läuft. Denn ich kenne die Antwort. Ist das in irgendeiner Form eine natürliche Erscheinung? Nein. Das ist HAARP. H-A-A-R-P. Das ist eine militärische Waffe für Wettermanipulation. Und ganz zufälligerweise steht 90 Kilometer entfernt von Wuppertal und etwa 69 Kilometer entfernt von Hagen eine HAARP-Anlage. Damit erzeugen sie diesen massiven Regen. Das sind riesige Anlagen und sie können damit das Wetter manipulieren. Wer das nicht glaubt und wieder für eine krude Verschwörungstheorie hält, der kann auch einfach ältere ZDF-Beiträge mal anschauen, also Staatsfunk, denn die klärten vor ein paar Jahren sogar noch darüber auf, ganz offen. HAARP-Anlagen stehen überall auf der Welt. In Amerika machen die regelmäßig irgendwelche Tornados, ja, wie oder Orkane wie Katrina. Und in Deutschland Überschwemmungen. Wir hatten vor ein paar Jahren auch so eine Überschwemmung und das war damals auch schon eine Übung für jetzt. Da wurde nämlich auch die Bundeswehr im Inneren eingesetzt. Ja, sie planen ja ihre Kriegsführung und müssen ja erstmal solche Übungsspiele machen. Es ist also künstlicher Natur. Das Interessante dabei ist, es gibt 4 Punkte, warum sie das jetzt gerade machen. Erster Punkt: Zerstörung der Ernten. Nicht nur Lieferketten sollen zusammenbrechen. Also es gibt eigentlich 5 Punkte. Nicht nur Lieferketten sollen zusammenbrechen, sondern mittlerweile sollen die Leute auch anfangen, wirklich zu hungern. Sie wollen ja ein globales Holodomor erzeugen, also eine globale Hungerkrise. Sie wollen die Leute so sehr hungern lassen, bis sie irgendwann zu Kannibalen werden. Mit diesem massiven Regen zerstört man natürlich komplett die ganzen Ernten und man verursacht einen immensen Schaden, der natürlich auch wieder ins Geld geht. Und die Leute haben ja nach 16 Monaten Terror hier mit ihrem Judenschnupfen, haben die auch gar kein Geld mehr, um da jetzt irgendwie groß irgendwelche Sachen zu bezahlen. Und letzten Endes, viele Sachen werden auch nicht von der Versicherung abgedeckt. Punkt Nummer 2. Bundeswehr-Einsätze im Inneren. Wie ich das gesagt habe, sobald Katastrophen entstehen, die sie künstlich erzeugen, setzen sie die Bundeswehr ein. Die sind plötzlich sofort parat mit irgendwelchen Räumungspanzern und die stehen da jetzt und helfen angeblich, irgendwelche Straßen freizuräumen. Also Panzer fahren jetzt in Deutschland rum, zum Schutz natürlich. Und der naive BRD-Goyim, der soll sich jetzt schon daran gewöhnen, dass das Militär regelmäßig im Inneren eingesetzt wird. Und diese Bundeswehrsoldaten, die werden auch gar nicht groß abziehen. Denn dann kommt ja schon Delta. Und dann haben wir auch schon eine Sanitätskompanie, die schon geschult ist im Spritzen. Und dann werden die Kollegen da auch das Spritzen übernehmen. Von den Landkreisen und den Gemeinden rund um Hagen und Wuppertal. Also, Katastrophen werden erzeugt, um Lösungen auszurollen, die sie schon lange haben, weil sie brauchen das Militär im Inneren. Punkt Nummer 3. Stromausfälle. 200.000 Menschen sind aktuell ohne Strom. In der BRD. Angeblich durch diese Hochwasserkatastrophe. Und angeblich sind auch irgendwelche CDU-Server, ich glaube in Hagen oder Wuppertal, überschwemmt und deswegen ausgefallen. Das ist nur eine Lügengeschichte, damit wir das glauben, damit irgendwie die Naivlinge glauben. Aber wenn das sogar bei der CDU zu Schaden gekommen ist, dann muss es ja echt sein. Das ist eine Lüge. Aber 200.000 Menschen haben trotzdem keinen Strom. Und was haben die Leute mich vor einem Dreivierteljahr ausgelacht, als ich gesagt habe, sie werden Katastrophen erzeugen oder Cyberattacken machen, inszenierte Cyberattacken, damit es zu Stromausfällen kommt. Du brauchst einen Stromgenerator. Ausgelacht haben sie mich. Verhetzt, beschimpft. Ich meinte es immer nur gut. Ich habe immer nur aus reinem Herzen gesprochen und ich bereue, und das kann ich jeden Tag sagen, kein einziges Wort, was ich gesagt habe. Die, die mich alle angegriffen haben, die sollten mal bereuen. Denn mein Weg ist Gottes Weg, der Weg der Wahrheit. Ist mir ganz egal, was irgendwelche Leute darüber denken, ob sie das irgendwie bagatellisieren oder lächerlich machen. Diese Leute, die jetzt 200.000 Leute, die jetzt keinen Strom haben, die hätten gerne einen Stromgenerator. Aber die sind ja nicht vorbereitet. Die haben ja alles, was ich gesagt habe, als Schwobeltheorie abgetan. Zum Glück sind da auch ein paar Antifa dabei, die jetzt auch keinen Strom mehr haben. Also schöne Grüße ins Hochwassergebiet an die Antifa. Vielleicht habt ihr wenigstens ein Schlauchboot. Ihr Vollidioten. Im Übrigen glaube ich nach wie vor, dass in den nächsten Wochen oder Monaten irgend so ein Reaktor hochgeht. Das war auch eine Prophezeiung von mir. Das heißt ja nicht, dass nur weil ich das irgendwie vor einem Jahr schon geahnt habe, dass das irgendwie gleich dann kommt, zeitgenau. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass sie früher oder später ja so eine Art von Reaktorunfall inszenieren werden. Und sie haben auch dafür auch schon Millionen von Jodtabletten gekauft. Und ich glaube auch nicht, dass das echte Jodtabletten sind. Ich glaube, dass das was anderes. Das ist irgendeine Schluckimpfung oder irgendwas, was wirklich krank macht. Deswegen, ich glaube nach wie vor, dass Brockdorf oder ein anderer Reaktor irgendwie hochgeht. Was könnte da eine Erklärung sein? Ja, die sagen dann, das ist eine Cyberattacke gewesen. Und deswegen ist da irgendeine Kernschmelze entstanden. Und deswegen müssen sie dann irgendwie das komplette Gebiet da abriegeln und Militär wieder einsetzen. Punkt Nummer 4. Sie können jetzt mit sowas natürlich großartig ihren Klimawandel thematisieren und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, weil wir haben zu viel Autoverkehr und zu viel Flugverkehr. Deswegen ist ja sowieso wichtig, dass wir nach einem Corona-Lockdown dann auch einen Klima-Lockdown machen. Und das ist diese grüne bolschewistische Agenda. Also Klimawandel ist eine Lüge. Es gibt keinen Klimawandel. Es ist genauso eine Lüge wie Corona. Greta Thunberg ist ein kleines Rothschild-Kind. Und man muss sich nur die Eltern anschauen, was sie da die ganze Zeit für eine Symbolik machen. Ein-Augen-Symbolik etc. Das sind ja auch irgendwelche Sänger gewesen. Die haben so Bühnenshows gemacht. Also Greta Thunberg gehört zur Clique. Und diese ganze Klimawandel-Agenda neben der Migrations-Agenda, neben dieser Virus-Agenda ist Teil der neuen Weltordnung. Habe ich einen Punkt vergessen? Wir hatten jetzt künstliches Wetter, künstliche Wettermanipulation überhaupt, erzeugt Katastrophen, das führt zu Bundeswehreinsätzen im Inneren, das führt zu Ernteausfällen, das führt zu Stromausfällen, das stärkt diese komplette Klimalüge, das ist Punkt 5, und wir können einfach davon ausgehen, dass diese Truppen gar nicht mehr abziehen. Das steckt hinter diesem Hochwasser. Alles, was sie im Staatsfernsehen und in diesen Konzernmedien zeigen, wenn sie da ein Thema propagieren, ein Narrativ haben, wie die Linken immer sagen, also eine Erzählung haben. Wir haben hier Hochwasser wegen irgendwelchen natürlichen Ursachen, dann ist das alles eine Lüge. Genauso wie sie lügen bei diesem Pseudovirus, lügen sie auch jetzt bei dem Hochwasser. Vorsicht! Es gibt übrigens, ich glaube aus dem Jahr 2013 oder 15, eine Broschüre zum Katastrophenschutz von dieser schwerkriminellen BRD. Und da wird auch nicht nur diese Viruspandemie besprochen, ich glaube es war 2013, die irgendwie von Asien kommt und mit verschiedenen Wellen ausgestattet ist, diese Pandemie, sondern es wird auch über Hochwasserkatastrophen gesprochen. Das nächste, was jetzt kommen kann, sind natürlich Reaktorunfälle oder dass Flughäfen lahmgelegt werden, dass man also nicht mehr so einfach ausreisen kann. Und sie werden natürlich weiter die Agenda durchballern, dass jeder diese Genspritze bekommen soll. Das aber erstmal zu diesem Hochwasser. alles eine Lüge. Es tut mir trotzdem leid um die Opfer. Aber es wird auch mal Zeit aufzuwachen. Denn was haben wir hier vorliegen? Seit 16 Monaten ist Krieg und die Mehrheit glaubt eine Lüge nach der anderen. Deswegen gibt es auch gar keine Gegenwehr. Und das Problem ist diesmal nicht, dass der Feind aus dem Osten kommt, sondern dass der Feind in den Machtpositionen der BRD sitzt, nämlich im Inneren. Der Bolschewist kommt nicht vom Osten, sondern der kommt von Berlin und sitzt im Kanzleramt. Dieses Feindesregime über Deutschland, diese BRD, die muss weg, abgeschafft werden. Dann können die Deutschen wieder frei sein. Aber dafür müssen sie erstmal aufwachen. Und die stellen sich noch ziemlich schwer gerade dabei an, aufzuwachen. Die sind noch alle im Tiefschlaf. Und selbst wenn es irgendwelche Katastrophen gibt, da wird das Ganze, die ganze Erzählung immer geglaubt. Es wird alles geglaubt, was im Fernsehen läuft. Und es fehlt der Mut. Es ist viel zu viel Feigheit. Und es ist viel zu viel Gutgläubigkeit. Ich hoffe, dass der Deutsche eines Tages aufwacht und erkennt, dass er vom Feind regiert wird. Ein erbarmungsloser Feind.